Es war einmal ein König, der lebte mit seinem Sohn in einem Schloss, das lag in einem Zaubergarten. Und weil der König alt und von der Welt enttäuscht war, war die Mauer sehr hoch und das Tor immer zugesperrt. Es gibt, sprach der König, keinen besseren Ort, doch die Sehnsucht sprach zum Prinzen, du musst hier fort. Sprach der Vater zum Sohn, genau wie ich, drum bleib in unserem Zaubergarten. Ich geb dir Sicherheit, nur um dich zu beschützen. Ist die Mauer so hoch und das Tor immer zugesperrt. Der König sprach aus jedem Wort, doch die Sehnsucht sprach zum Prinzen, du